Erster Moses gab den Israeliten Anweisungen, genau wie Gott es ihm befohlen hatte. Zweiter Moses sprach zu den Anführern der Stämme Israels und sagte, das ist es, was Gott befohlen hat. 3. Wenn jemand Gott ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, durch den er sich zu etwas verpflichtet, dann darf er sein Wort nicht brechen, sondern muss genau das tun, was er gesagt hat. Vierter, wenn eine Frau Gott ein Gelübde ablegt und sich zu etwas verpflichtet, während sie noch unverheiratet im Haus ihres Vaters lebt, fünfter, und ihr Vater von ihrem Gelübde und ihrer Verpflichtung erfährt und nichts dazu sagt, dann sind alle ihre Gelübde und jede Verpflichtung, die sie eingegangen ist, gültig. Sechster, wenn ihr Vater ihr aber am selben Tag, an dem er davon erfährt, verbietet, es zu tun, dann sind alle ihre Gelübde und Verpflichtungen nicht gültig, und Gott wird ihr vergeben, weil ihr Vater es ihr verboten hat. Siebten, falls sie heiratet, während noch Gelübde oder ein unüberlegtes Versprechen auf ihr lasten, durch das sie sich verpflichtet hat, achter, und ihr Mann davon erfährt, aber an dem Tag, an dem er es erfahren hat, nichts dazu sagt, dann sind ihre Gelübde und ihre Verpflichtungen gültig. Neunter, wenn ihr Mann ihr aber am selben Tag, an dem er davon erfährt, verbietet, es zu tun, dann macht er das Gelübde und das unüberlegte Versprechen, durch das sie sich verpflichtet hat, ungültig, und Gott wird ihr vergeben. Zehnter, das Gelübde einer Witwe oder einer geschiedenen Frau, alles, wodurch sie sich selbst verpflichtet hat, ist für sie gültig. Elfter, wenn sie aber im Haus ihres Mannes ein Gelübde ablegt oder sich durch einen Eid zu etwas verpflichtet, zwölfter, und ihr Mann davon erfährt, aber nichts dazu sagt und es ihr nicht verbietet, dann sind alle ihre Gelübde und jede Verpflichtung, die sie eingegangen ist, gültig. Dreizehnter, wenn ihr Mann sie aber am selben Tag, an dem er davon erfährt, ungültig macht, dann ist nichts von dem gültig, was sie gesagt hat, seien es Gelübde oder Verpflichtungen, ihr Mann hat sie ungültig gemacht, deshalb wird Gott ihr vergeben. 14. Jedes Gelübde und jeder Eid, durch den sich eine Frau zu einer Enthaltung verpflichtet, kann von ihrem Mann bestätigt oder ungültig gemacht werden. 15. Wenn ihr Mann einen Tag lang nichts dazu sagt, dann bestätigt er alle ihre Gelübde oder alle Verpflichtungen, die sie eingegangen ist, indem er an dem Tag, an dem er davon erfuhr, schwieg, hat er sie gültig gemacht. 16. Sollte er sie aber ungültig machen, nachdem er schon einige Zeit davon wusste, dann trägt er die Schuld, die daraus für sie entsteht. 17. Das sind die Regeln, die Gott Moses befohlen hat, damit sie zwischen einem Mann und seiner Frau sowie zwischen einem Vater und seiner Tochter gelten, solange sie noch unverheiratet im Haus ihres Vaters lebt.